Ja? Hallo? Bist du das? Hallo, Siad? Ich liebe dich. Ich hab bestanden, ich bin fertig. Ich liebe dich. Kannst du mich verstehen, Siad? Kannst du mich hören? Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Siad. Stimmt da etwas nicht bei dir? Wo bist du? Was ist los? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wir sind nicht das Ende. Hörspiel von Carsten Brandau. Gesprochen von Idil Üner und Carlos Lopez. Gute Nacht, gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Schlaf schön. Schlaf schön. Ja, du auch. Gute Nacht. Ja, schlaf gut. Du auch. Ja, schlaf gut. Gute Nacht. Ja, schlaf gut. Ja, schlaf gut. Du auch, Liebling? Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Schlaf schön. Schlaf schön. Schlaf schön. Ja, auch. Schlaf schön. Dann schlaf schön. Ja, schlaf gut. Schlaf gut. Du auch. Liebling? Liebling, bist du noch? Bist du noch? Ich schlaf schon. Dann schlaf schön. Ja. Schlaf schön. Ja, du auch. Schlaf schön. Gute Nacht. Schlaf schön. Schlaf schön. Ja, du auch. Gute Nacht. Ja, schlaf schön. Gute Nacht. Schlaf schön. Schlaf schön. Ja, du auch. Die Nächte sind das Schlimmste. Gute Nacht. Schlaf schön. Schlaf schön. Ja, du auch. Nimmst du mich mit? Ob du mich mitnimmst? Ja, du auch. Nächte sind das Schlimmste. Ob du mich mitnimmst? Wohin denn? In deine Träume. In deine Träume. Mach ich. Versprochen? Wenn ich irgendwann mal noch zum Schlafen komme. Nimmst du mich auch mit? Wohin denn? In deine. In deine. Oh, da war ich. Brauche dich nicht mitzunehmen. Bist immer schon da in meinen Träumen. Bist du niemals weggegangen. Bist du niemals weggegangen. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Warum hast du mich verlassen? Um dich abzuholen. Um wieder zu kommen und zu fragen, ob du mit mir kommst. Du willst mir doch jetzt wohl nicht einschlafen. Oh, nein, nein. Nein, nein. Nein. Nein. Die Nächte sind das Schlimmste. Mach mir Tee und sitze da. Ich sitze in der Küche, trinke Tee und starre auf die Tür, als eine dagegen hämmert. Darum kommt nur keiner. Doch endlich ein Dreier. Werfe mich von einer auf die andere Seite, presse mein Gesicht ins Kissen. Ich nehme mir die Luft zum Atmen, höre es klopfen. Fragen, wussten sie? Sie wussten doch. Ich wusste nichts. Das ist besser so, du weißt von nichts, hat sie an mir gesagt. Ich habe doch auch gefragt. Wir. Im freundlichen Gespräch mit dem Richter. In ihrer Stimme lag keine Bitterkeit und kaum Traurigkeit. Es klang, als würde sie über das ganz normale Ende einer stürmischen Beziehung reden. Auch gefragt. Ich höre das Hämmern seines Herzens. Ich verstehe ihn nicht. Warum, frage ich. Ich frage, warum schläfst du? Nicht ich. Warum trinke ich den Tee? Und sehe mich selbst, wie ich ihm seine Bettdecke vom Körper ziehe. Ich sehe das Muster, ob er Wunden hat. Hat keine. Nein, war nicht im Krieg. Das weiß ich. Weiß nicht mehr. Er sagt, er liebe mich. Für mich reicht das? Sie wird immer das Gleiche sagen. Reicht das? Ist das Liebe? Bist du mich wirklich? Werde ich geliebt? Von einem Toten, der im Paradies sitzt, mich loslässt, tyrannisiert mich, sitzt an meinem Küchentisch, er liegt in meinem Bett, steht vor meiner Tür. Ich schrei, hör ab, und das ist Liebe. Hör ab, und das ist Liebe. Trink trete ich ins Treppenhaus um 7:16 Uhr, nehme ich den Lift, den Bus, die U-Bahn nehme ich bis Thüringenstraße, denke nicht, ziehe meinen Kittel an und arbeite, ich arbeite bis Abend ist. Dunkel. Nacht wird, die Gedanken rennen. Nein, nein, sie hat. So läuft das nicht. Abzuhauen, wegzubleiben, wiederzukommen und zu sagen, ich bin das nicht. Ich bin ein Freund. Nur ein Freund von sie hat. Läuft so nicht. Ich werde dich nicht erkennen. Komme ich nicht mit. Willst du alleine gehen, wie du kamst und ohne mich? So läuft das nicht. Ich werde feiern mit den Bullen, BND, BKA, mit deinen Freunden, den Hamburgern, die Bärte tragen, die mir ewig helfen wollen, weil ich deine Frau bin. Frau von Siert? Nein, sag ich, ist tot, der hat sich umgebracht. Das wisst ihr doch, ihr wolltet es ja so. Siert wollte Kinder. Kann ich es zurückhaben, mein Leben? Lasst mich endlich los. Ich saß in der Küche, hatte Halsschmerzen und drückte mein Gesicht, presste es ins Kopfkissen. Ich hörte seinen Herzschlag, er beschleunigte. Er streckte sich, sein Gesicht zerbrechlich, ohne Bart, denke ich. Gib ihm einen Kuss, aus Liebe, einen zarten. Hat er nicht gemerkt, er hat geschlafen und dann wacht er auf. Es beruht auf einer wahren Geschichte. Ayşe, Name geändert, wird 1974 in Stuttgart als Tochter einer türkischen Gastarbeiterfamilie geboren. Ihre Mutter ist eine gläubige Muslimin, erzieht ihre Kinder streng nach der traditionellen türkischen Kultur. Im Alter von 18 Jahren droht Ayşe an dem Spagat zwischen westlichem Lebensstil und muslimischer Kultur zu zerbrechen. Sie beschließt, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Ihr Selbstmordversuch schlägt fehl. 3 Jahre später nimmt Ayşe in Greifswald das Studium der Medizin auf. Sie lernt einen jungen Mann aus dem Libanon kennen, Ziad Samir Jara. Sie verlieben sich ineinander, gehen auf Partys, in Diskotheken, tanzen und heiraten 1999. Doch ihre Ehe gestaltet sich als schwierig. Ziad bricht sein Studium ab, um sich in Florida als Pilot ausbilden zu lassen. Ayşe leidet unter der räumlichen Trennung. Nachts sie E-Mails. Liebling, wo bist du? Ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich mir Sorgen um dich mache. Wenige Stunden vor dem vom 11. September 2001 sich Ziad bei Ayşe zum letzten Mal telefonisch. Mehrmals wiederholt er: Ich liebe dich. Ich liebe dich. 13. November übergeben Beamte BKA Ayşe Paket von Terrorpilot Ziad. Hierin Brief von ihm. Ich umarme dich und ich küsse dich auf die Hände und auf den Kopf. Und ich bedanke mich bei dir und entschuldige mich für die ganz schönen, harten 5 Jahre, die du mit mir verbracht. Ich bin dein Prinz und werde dich abholen. Auf Wiedersehen. Dein Mann für immer. Ziad Jara, 10.09.2001. Wie es wohl wäre, denke ich. Ich denke immer wieder, wie es wäre, denke ich. Ich denke immer wieder, wenn er wiederkäme. Sie wissen schon, steht auf einmal vor der Tür, klopft. Ich öffne ihm. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Und schneit es. Ja, wenigstens trägst du nicht mehr diesen Bart. Ich bin ein Freund von Ziad. Was bist du? Ich bin ein Freund von Ziad, sag dich doch. Ein Freund bin ich, bin kein Bulle. Nicht, dass sie das denken, dass ich ein Staatsschützer sei. Das dürfen sie nicht denken. Ich kann deine Gedanken lesen. Was denke ich denn? Dass Ziad erzählt hat, der Himmel würde Engel senden. Unzählig viele. Und du denkst jetzt, ist es so, was für Engel? Du wolltest ein Kind. Und wenn ich es bekommen hätte, wäre dann alles anders? Das musst du mir sagen, Ziad, was aus deinen Worten geworden wäre. Wärst du nicht tot? Hätte ich das Kind bekommen, wäre alles anders. Wäre es dann? Ja? Vergiss es. Kann ich nicht vergessen. Die Rose, die der Geliebte wirft, sie schmerzt mehr, als ein Messer nur kann. Die Rose, die der Geliebte wirft, sie schmerzt mehr als sein Messer nur kann. Oh, mein Liebe. Na, schlafen. Na, schlafen. Schlafen. Oh.